Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Ich bin gerade eine große Runde mit Kimba durch den Wald gegangen. Er liegt jetzt hier gerade da neben mir und entspannt sich erstmal. Es ist ganz schön warm draußen. Also ich hoffe, ihr hattet einen schönen Vatertag. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel getrunken. Ich habe gar nichts getrunken, weil es ist nicht mein Style. Ist nicht so Magic. Ja, Männer, verzeiht mir bitte, dass die letzten zwei Tage kein Video kam. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe, wurde leider, ist so nicht durchgegangen. Wahrscheinlich war meine Wortwahl nicht gefiltert genug, ich weiß es nicht. Ich muss mich da wohl ein bisschen, meine Worte wohl mit Bedacht wählen. Habe ich wohl getan, meiner Meinung nach war nicht bedacht genug. Ja, so ist unsere Welt. Ja, das Thema des heutigen Coaching-Videos ist, wie sollte man mit seinen alten Freunden umgehen, nachdem man die Red Pill genommen hat? Ja, das ist wirklich ein interessantes Thema, kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung. Weil wenn du die Red Pill genommen hast, dann erkennst du plötzlich ja, die ganzen roten Flaggen, die ganzen Red Flags bei dir selbst. Und bei deinen Freunden. Und plötzlich merkst du aus eigener Erfahrung, was für ein Zimt du selber warst, was deine Freunde für Blue Pill Zimts sind plötzlich. Und du merkst, wie die von ihren Freunden ja, an den Fäden gelenkt werden quasi. Wie ihre Freundin die Fäden zieht, sodass sie genau das bekommt am Ende des Tages, was sie von ihm will und er merkt es nicht. Wie sollte er auch? Ich habe es auch nicht gemerkt, bevor ich die Red Pill genommen habe. Und genau so geht es denen auch. Und dann ist man natürlich dazu geneigt oder beziehungsweise ist es dann sehr verlockend oder der Drang in einem kommt auf, dass man seinen Freunden das begreiflich machen will. Und ihnen versucht, dieses Wissen quasi mitzuteilen. Aber das Problem ist, na Kimbi, trink doch mal einen Schluck Schlabberwasser. Oh, du süßer Bär. Und wenn ihr ihn sehen könnt, ich kann jetzt die Kamera leider nicht dahin drehen. Immer wenn man mit ihm spricht, dann dreht er so seinen Kopf, weil er zuhört. Ja, das ist halt wirklich das Thema. Kleiner Bär, lass mich das hier kurz zu Ende machen und dann bin ich bei dir. Okay? Warte kurz. Ja, jedenfalls ist es so, wenn man dann versucht, sein Wissen, was man erlangt hat, was ja dann wirklich ein breites Spektrum umfasst, weil man ja dann wirklich in der Lage ist, wie gesagt, ich sage mal mit dem Magic Eye, quasi durch die Trübung durchzugucken und durch die Red Pill dann einfach die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und dann möchte man seinen Freunden helfen. Und dann gerät man aber schnell in diese Bredouille, dass man versucht oder dass es bei denen so ankommt, als würde man denen das Wissen aufdrängen wollen oder als würde man die nerven mit seinen komischen Theorien, die man da entwickelt hat. Und das hört sich für die alten Freunde, die du dann hast, alles sehr befremdlich an. Also für viele, für 90%. Ich habe einen Freund, das ist für mich auch ein richtiger Blue-Pilled, nee, das ist falsch gesagt. Das ist der betamäßigste Alpha-Mann, den ich kenne. Also der weiß das eigentlich alles, will es so in seiner finalen Härte noch nicht wahrhaben. Und fährt die Hoffnungsstrategie, würde ich das nennen. Und da stößt man natürlich dann, wenn man den eigentlich retten will, vor dem Abgrund, den man da sieht, hat man keine Chance. Also man muss da einen Gang runterschalten, das kann ich euch auch empfehlen. Ihr müsst die Leute machen lassen. Ihr könnt quasi nur anbieten und sagen, Bruder, am Ende des Tunnels bin ich für dich da. So. Ich habe dir jetzt mal durch die Blume zu verstehen gegeben, könnt ihr sagen, was ich weiß. Und wenn du da auf mein Wissen zurückgreifen willst, dann ja. Dann sprich mich gerne an und ich bin für dich da. Wenn du irgendwas wissen willst, frag mich gerne. Aber, und dann müsst ihr es lassen. Dann müsst ihr warten, bis die Leute zu euch kommen. Ja, der Schmerz muss die Männer zur Red Pill treiben. Vorher ist man, glaube ich, ich kenne das wie aus diesem Beispielfilm, wie war dieser Film? Das war ja krass, mit Karate-Tiger früher, mit dem jungen Jean-Claude Van Damme und Bruce Lee. Wo Bruce Lee ja dann von den Toten wieder zurückkommt, um diesem jungen Karate beizubringen. Und dieses Beispiel, das werde ich nie vergessen, wo er dieses Glas hat, voll mit Cola und sagt, ja, das bist du. Und das ist das neue Wissen, was er für ihn im Angebot hat. Und das kann er ja da, wenn er das da reinkippt, dann läuft ja alles über. Also er hat keinen Platz für das neue Wissen, weil er voll ist mit dem alten Wissen. Und bevor da neues Wissen quasi in ihn rein kann, und dann kippt er das aus, die Cola sagt, so jetzt bist du bereit für das neue Wissen und kippt dann sein Wasser in das Glas rein. Und damit will er zu verstehen geben, dass du erstmal den Becher leeren musst, bevor du bereit bist für neues Wissen. Ja, ihr wisst das, wie Männer sind, wie ich selber war. Ich war auch der Überzeugung, ich weiß alles. In Wahrheit wusste ich sehr, sehr wenig. Und ich glaube, abschließend kann man sagen, wahres Wissen oder beziehungsweise sich wissenstechnisch weiterentwickeln kann man erst, wenn man erkennt, was man alles nicht weiß. Also man muss definitiv das Glas leeren, bevor neues Wissen rein kann. Ihr merkt aber sehr schnell, wenn ihr mit euren alten Freunden, die die Red Pill noch nicht genommen haben, euch unterhaltet, dann merkt ihr wirklich, die Gefäße sind noch gut gefüllt, da ist kein Platz für neues Wissen. Das wird nicht zugelassen, dass ihr euer neues Wissen in dieses volle Glas kippt. Es läuft alles über, es ist vergebene Mühe. Die Energie könnt ihr euch sparen. Tatsächlich. Ja, so, das kann ich euch mit an die Hand geben. Und deswegen wartet, bis diese Freunde zu euch kommen. Und wenn der Schmerz sie, leider muss es so sein, also wenn der Schmerz sie dann voll ergriffen hat, dann haben sie auch ein offenes Ohr für euer Red Pill Wissen. Vorher haben sie das meiner Meinung nach nicht und dann kann man sich das sparen. Man macht sich quasi nur unbeliebt. Mehr macht man nicht. Also am Ende ist man der Boomer, mit dem keiner mehr was zu tun haben will, weil man der Typ mit den anstrengenden Themen ist. Spart euch das Ganze. Macht keinen Sinn. Haltet die Themen leicht. Das ist Teil der Red Pill. Ich hoffe, ihr konntet Informationen aus diesem Video ziehen, die euch nutzen. Lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Es interessiert mich. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ganz wichtig, ich bin ein kleiner Kanal. Ich habe nicht viele Abonnenten, ich kriege nicht viele Kommentare. Ich weiß aber, wie die jungen Männer quasi in den heutigen Situationen wirklich zu leiden haben. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wie soll ich mit den Frauen umgehen? Wie soll ich meine Körpersprache halten? Wie kann ich Frauen ansprechen? Soll ich Frauen überhaupt ansprechen? Soll ich mich selbstständig machen? Soll ich das so machen, wie mein Vater mir das sagt? Oder soll ich das vielleicht doch anders machen? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euer Leben betreffen, warum zweifle ich so an mir selbst? Warum habe ich dieses Selbstbewusstsein nicht? Wie kann ich Selbstbewusstsein entwickeln? Wie kann ich Frauen in die Augen gucken? Wie funktioniert das überhaupt alles? Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, ich nehme mir gerne die Zeit für euch. Schreibt mir eine E-Mail. Ich werde meine E-Mail hier unter dem Video in der Infobox auch nochmal angeben. Coach Magic 2020 habe ich, glaube ich. Aber schaut nochmal lieber richtig in die Infobox, welche E-Mail ich da angebe. Und unter der E-Mail-Adresse könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ich mache dann ein Antwortvideo für dich, ohne deinen Namen zu nennen. Das heißt, du bleibst quasi anonym. Kannst mir auch gerne schreiben, wie weit ich auf deinen Fall so eingehen soll. Nicht, dass deine Freunde vielleicht auch meinen Channel gucken und dich dann identifizieren. Wenn du das nicht willst, respektiere ich das natürlich und dann schreib mir das gleich in die E-Mail mit rein. Und dann mache ich dir das fertig. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald, euer Coach Magic.